mit Sicherheit kann man sagen, dass bestimmte Weiblichkeitsbilder Maskeraden geworden sind. Dass diese ganzen Rollenangebote da sind, durchaus idealisiert als Schönheitsideale da sind. Da gibt es eine gewisse Freiheit von den Projektionen durch das Spiel, in dem die Projektionen aufgegriffen, inszeniert werden. Tat mit dem Blond, seine überhaupt nichts zu tun. Also auf der Haarfarbe kommt es doch nun wirklich nicht an. Kommt doch auf die Innereien an. Auf das, was man in der Bluse hat, ne? Und die Hirnmasse, ne? Komm schon, lass die Babymasche. So blöd, wie du aussiehst, kannst du doch nicht sein. Marilyn. Marilyn, I know this is sudden. But will you marry me? Marry? But look at the difference in our ages. Well, there isn't much difference, Marilyn. You're 25 and I'm 39. Yes, but what about 25 years from now, when I'm 50 and you're 39? Gee. Bye, bye. Ich sehe, wie ihr meinen vollkommenen Körper liebt, als wäre es euer eigener. Und ich hatte eine Vision. In der Gestalt Marilyns könnt ihr euren eigenen vollkommenen Körper lieben. Dazu ist Marilyn auf die Welt gekommen. With my baby by and by, and by with my baby. Ein Nutzen der Schönheit liegt nicht klar zutage. Ihre kulturelle Notwendigkeit ist nicht einzusehen. Und doch wollte man sie in der Kultur nicht vermissen. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß. Doch was ich tue, ich denke immer so an eine bloß. In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die Blonden. Notizen zu einem Mythos. Ein Feature von Ursula Rütten. Die Kleine, ja, das eine ist mir sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und doch gehört nur einer offenbar. Denn die eine, die ich meine, küsse ja. Das Leben geht in verschiedene Richtungen und das Hairstyling geht mit. So wie ein Architekt das Bild und Gefühl einer Stadt prägt, so prägt der Friseur das Bild und das Gefühl eines Haarschnitts mit der passenden Farbe. Willkommen im Salon echter und frisierter, erklärter und unerklärlicher Befindlichkeiten. Auf der Kleinkunstbühne der Lookalikes, der Non-Perfect Nobodies, der Dreamaways, der Icon Kids. Drei Farbtöne vom Ansatz bis in die Spitzen. Warmes Schokoladenbraun am Oberkopf wird mit einem intensiven Kupferton im mittleren Bereich überlagert. Die Spitzen in leichtem Naturblond gefärbt. Ein Effekt ein bisschen wie Tequila Sunrise. Im Mix-Up-Studio von Traum und Wirklichkeit changierender Idole und Identitäten, wo Producer und Produkte fantastische Namen haben, die User aber nicht. Ich nicht als ich. Bei gestuften Haarschnitten und Point-Cutting bei kurzen oder mittellangen Haaren sorgen Produkte wie Straight-Talk-Flattening-Balm oder Uptight für ein natürliches Finish. Als Alternative dazu kann ein stark texturierter Look erzielt werden, wenn man Bedhead Creative Genius oder Bedhead Manipulator benutzt. Beide Looks sind sexy und feminin. Sie geben jeder Frau die Möglichkeit, modisch aktuell auszusehen. Die Frau ist das einzige Gefäß, was uns Neueren noch geblieben ist, um unsere Identität hineinzugießen. Short dress, long legs, covers every magazine. Willkommen auf dem Laufsteg der Eitelkeiten, der Material Girls and Boys, der Stylisten und Alchemisten. Wo schrill und schräg und keck und fesch und juvenil und elegant, Touch Karamell und Honigblond sich alle Mühe geben müssen, authentisch zu bleiben. Und das Authentische stets Gefahr läuft, ins Klischee, in die Lächerlichkeit abzurutschen. Wie ein Secondhand-Toupet oder ein unschuldiger Opel Manta. Eine unschuldige Friseuse. Der Shop als Performance. Baiser schöne Zuckerwatte. In der Jury eine Spezialistin der Produktentwicklung in der Haarkosmetikindustrie. Astrid Kleen, Schwarzkopf-Henkel, Düsseldorf. Wenn wir jetzt von unserer Broschüre ausgehen, das ist jetzt also Göttinentyp, Engeltyp und Loreleityp. Da gehören immer ganz bestimmte Blond-Nuancen dazu, zum Loreley-Typ zum Beispiel hell bis platinblond. Aber also die Haarfarbe alleine macht das natürlich dann nicht. Ne? In vielen Sachen, zum Beispiel auch in Richtung Engel, würde ich ja sagen, es ist nicht nur die Haarfarbe, es ist zum Beispiel dann auch noch die Haarlänge. Und einen Engel stellt man sich dann auch noch leicht gelockt vor. Zu welcher Sorte gehörst du, Blondie? Nein. Sag mir nicht, wie du heißt. Was ist deine Spezialität? Wenn ich jetzt dann aus Ihnen einen Engel machen wollte, dann würden wir vielleicht noch ein paar Monate warten, bis wir etwas längere Haare haben und vielleicht auch noch eine leichte Dauerwelle reinbringen. Christina von Braun, Filmemacherin und Expertin der Kulturwissenschaft. Humboldt-Universität Berlin. Interessant ist aber eigentlich die Frage, was repräsentiert eigentlich das Blond, nicht? Was symbolisiert das Blond? Ein Experte in der Attraktivitätsforschung, Karl Grammer, Anthropologe an der Universität Wien. Prinzipiell ist es zunächst mal so, dass es eine eindeutige Präferenz für Blond gibt. Die Helligkeit der Haarfarbe ist ein Attraktivitätsmerkmal und zwar eindeutig. Stefan Lermer, Psychologe, Paarberatung, Unternehmensberatung, Management-Coaching, München. Ich arbeite gern mit den zeitlosen Weisheiten der Philosophen bis hin zu C.G. Jung, der unsere Kultur bereichert hat mit dem Begriff der Archetypen des kollektiven Unbewussten, wo wir reflexhaft reagieren auf Dunkles oder auf Helles. Mein Name ist Beatrix Isabel Lied. Meine Firma heißt Beauty is Life. Beatrix Isabel Lied ist Maskenbildnerin, Schönheits-, Kosmetik- und Typberaterin aus Hamburg. Natürlich könnten wir uns jetzt mal weg von Farbe auch den Teller in die Unterlippe legen, wie irgendwo das in Afrika als schön empfunden wird und wo steht geschrieben, was schön und was nicht schön ist. Also mit anderen Worten, natürlich muss man es relativieren, aber die Farbwirkung, die Wirkung von Farbe, das ist so interessant, dass das nicht nur auf unseren kleinen Kulturkreis zu sehen ist, denn beispielsweise auch in Asien zählt Rot für warm. Denken Sie mal den Wasserhahn, rot für warm, als Punkt, als Symbol und blau für kalt. Olivbrauner Teint, dunkelblondes Haar, rötliche Töne sind tabu. Mit ihnen sieht der Hauttyp krank aus. Honig- und Beige-Nuancen dagegen schmeicheln. Erstes Kapitel. Blond. Von Adam und Eva bis zu den Wurzeln. Es war einmal südlich von Ägypten ein Königreich namens Meroe, dessen Herrscher Kaspar hieß. Wie seine Eltern, seine Frauen, wie sein ganzes Volk war Kaspar schwarz. Doch er wusste es nicht, denn er hatte noch nie einen Weißen gesehen. Und er war nicht nur schwarz, er hatte zudem eine stumpfe Nase, winzige Ohren und gekräuseltes Haar. Allgemeine Deutsche Realenzyklopädie für die gebildeten Stände, Leipzig, 1835. Sehr wichtig für die Bestimmung der Rassen sind ferner die Haare. Blondes Haar findet sich fast nur bei hellhäutigen, schwarzes dagegen bei hell- und dunkelhäutigen Rassen. Bemerkenswert ist der Umstand, dass die weißen Menschen in der Regel ein verschieden gefärbtes, aber glattes und hängendes, die schwarzen hingegen ein schwarzes, wollartiges Haar haben. Wenn sich weiße Menschen mit ihnen vermischen, so entsteht daraus eine halbschlechtige Rasse. Wir haben eine Tendenz, Dinge zu bevorzugen, die relativ selten vorkommen. Das heißt, wenn Sie Männern zum Beispiel 10 Frauen zeigen und 8 davon sind brünett und 2 sind blond, dann kriegen die, egal wie attraktiv sie sind, die 2 Blonden, ein Plus an Attraktivitätspunkten. Wenn Sie es umdrehen und zeigen 8 Blonde und 2 Brünette, dann kriegen die 2 Brünetten das Plus. Einige Kollegen meinen, das hinge zusammen, dass Menschen seltene Gene suchen, um Parasitenresistenz sozusagen zu erreichen, weil Parasiten in der Regel relativ schlecht an seltene Gene angepasst sein. Das könnte ein Grund dafür sein, aber das ist reine Spekulation. Eines Abends, als König Kaspar vor einem über und über sternflimmernden Nachthimmel auf der Terrasse seines Palastes stand und träumte, stockte plötzlich sein Blick bei einem verschwommenen, unsteten Lichtschein, der den südlichen Horizont erzittern ließ. Sogleich ließ er seinen Astrologen kommen, Barkamai. Dieser hatte einen weißen Bart und weißes Haar, obwohl auch er ein Schwarzer war. Was ist denn das für ein Lichtschein? Ja, Herr, das ist ein Komet, der von der Nilquelle her zu uns kommt. Ein Komet? Ja. Erklär mir gefälligst, was das ist, ein Komet. Das Wort stammt von den Griechen und bedeutet Haarstern. Das ist ein schweifender Stern. Er erscheint und verschwindet überraschend am Himmel und besteht aus einem Kopf, der eine mächtige wallende Mähne hinter sich herzieht. Ein abgeschlagenes Haupt also, das wunderlich durch die Lüfte fliegt? Das finde ich nicht übel. Was weißt du noch über ihn? Der Komet, mit dem wir es zu tun haben, hat etwas recht Sonderbares an sich. Die Woge von Haar, die er hinter sich herzieht, scheint gelb zu sein. Ein Komet mit goldenem Haar. Das ist wahrlich bizarr. Es gibt solche Blondinen und solche. Das ist heutzutage fast schon ein geflügelter Witz. Hell schauen wir uns grundsätzlich gern an. Hell ist der Tag, hell ist die Sonne, hell ist auch im Vergleich zu Schwarz das Heilige, das Heile, nicht das Licht. Seit der Renaissance werden Adam und Eva blond abgebildet und nicht in Schwarz. Die Farbe der weißen und schwarzen Menschen hat nicht in dem Oberhäutchen, sondern in der darunterliegenden schleimartigen Netzhaut ihren Grund. Die Ursache dieser dunklen Farbe ist unstreitig die Sonnenhitze. Aber wie diese eine solche Wirkung hervorruft, ist noch unentschieden. Möglich ist, dass die Weißen unter dem brennenden Himmelsstrich in der Nähe des Äquators nach mehreren Generationen die schwarze Farbe und die Neger wiederum nach und nach, wenn sie ihr Geschlecht in anderen Ländern fortpflanzen, die weiße Haut der Europäer erhalten. Normalerweise ist es aber so, dass Blond umso häufiger auftritt, je abgeschlossener eine Population ist. Es wäre also ganz lustig zu sehen, dass es auch eine Art und Weise von Inzuchtsdepression darstellen kann. Blond ist keine Farbe in dem Sinne, wie wir Farben definieren, sondern es ist ein genetisch festgelegtes Phänomen. Es ist von mehreren Genen abhängig. Es werden im Körper verschiedene Farbstoffe gebildet, die dann aus dem Haar herauswachsen. Das sind die sogenannten Eumelanine, die die Schwarz-Braun-Pigmentierung hervorrufen, und die sogenannten Pheomelanine, die den Rot-Gelb-Farbton hervorbringen. Und Blond ist nun eine Abmischung von sehr wenig Eumelanin, also braun-schwarz, und auch relativ wenig Pheomelanin, also Rot-Gelb. Einige Zeit später zog Kaspar mit seinem Gefolge über den Markt zu Baluk, der berühmt war wegen der Vielfalt seiner Waren und deren Herkunft aus fernen Ländern. Auf dem Sklavenmarkt erstand er ein Dutzend winzig kleiner, im Urwald nahe dem Äquator eingefangener Pygmäen. Schon hatte er wieder den Rückweg eingeschlagen, als ihm plötzlich, verloren in der Menge der schwarzen Sklaven, zwei goldene Flecken ins Auge fielen. Es waren eine junge Frau und ein Jüngling. Sie kamen aus Phönizien, hatten eine Haut so hell wie Milch, Augen so grün wie Wasser, und über ihre Schultern schüttelten sie eine Flut goldenen Haares. Glaubst du, dass ihre Körperhaare von gleicher Farbe sind wie ihr Kopfhaar oder andersfarbig? Lass sie mir vorführen. Ich will sie kaufen und sie in meinen Tierpark setzen lassen, zu den anderen Affen. Die Genetik an sich ist, was die Pigmentierung betrifft, die gleiche wie überall auf der Welt. Und im Afro-Bereich eben halt extrem hoher Anteil an dem braun-schwarzen Eumelanin. Was da genetisch anders ist als hier zum Beispiel in unseren Gefilden, im kaukasischen Bereich, wie wir sagen, ist der Durchmesser des Haares an sich. Wir haben mehr einen elliptischen Durchmesser und nicht ganz so dicke Haare, während die Afrikaner zum Beispiel einen runden Haardurchmesser haben und relativ dicke Haare haben. Aber die Farbe an sich beruht auf dem gleichen Prinzip, wird genauso biologisch hergestellt wie bei uns. Bald darauf standen die beiden Weißen vor ihm, Biltine und Galeka, der sich als ihr Bruder ausgab. Kaspar konnte seinen Blick nicht von der Frau losreißen. Und doch, wie hässlich war sie mit ihrer bläulich marmorierten, an einigen Stellen geröteten, an anderen leichenblassen Haut, mit ihren großen, nicht am Kopf anliegenden, vom strähnigen Flachshaar nur schlecht verdeckten Ohren, mit ihrer langen, spitzen, traurig erdwärts hängenden Nase. Ganz und gar das Gegenteil zu den schwarzen Schönheiten seines Harems, deren Haut sich so glatt anfühlte, als wären sie aus Ebenholz oder Obsidian. Kein Wunder, dass ihr die Haremswächterin Kalaha, eine Nigerianerin, mit Argwohn begegnete. Diese Biltine, weißt du, mein Herr und Gebieter, wie sie die Leute ihrer Rasse nennt? Sie nennt sie die Weißen und uns. Weißt du, wie sie uns nennt? Farbige. Welche Unverschämtheit. Die Farbigen, das sind sie, diese angeblich Weißen. Denn sie sind nicht Weißen, nein, sie sind rosa. Rosig wie die Schweine. Und obendrein hat sie Haare auf Waden und Unterarmen. Pink darf kein Gelb um sich haben. Das beißt sich. Harmonisch sind kühle Aschblondtöne. Aschblond oder Silber neutralisiert die Rotanteile der Haut perfekt. Unserem Gehirn fallen auch abweichende Geschichten, die also praktisch vom Normalen, in Anführungszeichen, von dem, was am häufigsten ist, abweichen eher auf. Ja? Und unser Gehirn kann zum Beispiel mit der Normalität überhaupt nichts anfangen, weil die Normalität ist immer vorhanden und nur die Ausnahmen werden eigentlich dann sich stärker gemerkt. Rosig, das war Biltine, ja. Kaspar dachte an Kalahas böses Wort, aber rosig wie eine Rose. Und außerdem auch blau und golden. Sie blieben voreinander stehen und betrachteten einander. Die weiße Sklavin und der schwarze König. So hell, so licht, wie schwarz muss sie mich finden. Sie muss wohl gerade so viel Lust haben, sich mir in die Arme zu werfen, wie in einen Tintenfass zu springen. Und während sein Begehren mehr und mehr wuchs, fühlte der König zugleich, wie ein Kummer ohne Hoffnung an ihm nagte. Biltine, sind die Bewohner Phöniziens alle blond? Weit gefehlt. Es gibt schwarzhaarige, dunkelbraune und hellbraune. Auch rothaarige gibt es. Dann runzelte Biltine die Stirn, als entdeckte sie zum ersten Mal eine neue Wahrheit. Ihr schien, die Sklaven seien brauner, tiefbraun, obendrein kraushaarig. Und bei den Freien nähme, je höher man auf der gesellschaftlichen Leiter stieg, die Helle der Haut und das Blond der Haare zu. Interessant ist aber eigentlich die Frage, was repräsentiert eigentlich das Blond, nicht? Was symbolisiert das Blond? Da ist man ganz schnell bei dem Hellen, dem Weißen. Also das Helle, das Weiße symbolisiert Reinheit, Sauberkeit. Aber was bedeutet nun in Wirklichkeit Reinheit? Reinheit ist auf vielen Ebenen zu lesen. Also einerseits ist es natürlich dieses ganze christliche Ideal der Unschuld und der unschuldigen Empfängnis, der geschlechtsfreien Empfängnis. Andererseits aber auch repräsentiert Reinheit ein System, was sich auf den Kollektivkörper, den Gemeinschaftskörper bezieht, nämlich alles, was dazugehört, ist rein und was nicht dazugehört, ist unrein. Und aus diesen Gründen galt also die schwarze Haut, die schwarzen Haare galten lange, weil sie so kodiert wurden vom westlichen Abendland, galten als unrein. In allen Gesellschaften sind die Frauen Objekte eines Tauschhandels unter Männern, die Botschaft, die sie untereinander austauschen. Nachricht, aber nie sprechendes Individuum. Niemals Subjekt eines Dialogs zwischen den Geschlechtern. Dann kann man es auch noch auf einer weiteren Ebene lesen. Was die Farbe Weiß auch repräsentiert, ist das empfängnisbereite Papier, auf das sich die schwarzen Buchstaben einschreiben. Und dieser Topos beginnt ab dem Buchdruck eine enorme Rolle zu spielen. Da finden Sie, bis dahin wurde die Mutter Gottes dargestellt, die Empfängnis, als ein Strahl oder sogar ein Baby, das der Mutter Gottes ins Ohr geschickt wurde. Von dem Moment an, wo es den Buchdruck gibt, tauchen zunehmend Darstellungen auf, dass Maria ein Buch lesend die Verkündigung erfährt, dass also über das geschriebene Wort das Wort Gottes sich dem reinen Körper einschreibt. Und das war eine Metapher für genau das, was mit dem Buchdruck passiert, dass sich eben die schwarzen Buchstaben auf den empfängnisbereiten weißen Körper, den Papier, der sozusagen das Papier an sich repräsentierte, einschrieb. Diese ganzen Topoi sind enthalten in der Farbe Weiß und damit auch in dem ganzen, in der Idealisierung des Blonden, wie man natürlich auch daran sehen kann, dass die Engel immer blond dargestellt wurden. Es währte schon lange so, dass die phönizische Sklavin und der Komet mit den blonden Haaren im Gemüt des Königs durcheinander gingen. Weißt du, Herr, was Adam auf Hebräisch bedeutet? Es bedeutet Ockererde. Und sie ist wirklich ockerfarben, diese Erde. Ockergelb, braun, rot, schwarz. Ich kann es nicht genau sagen. Doch eines ist sicher. Es ist genau dieselbe Farbe wie die deiner Haut, mein König. Demnach wäre es doch vernünftig anzunehmen, dass der erste Mensch ein Neger war. Ein schwarzer Adam. Warum nicht? Doch sonderbar. Obschon ich mir, zwar überrascht, aber nicht empört, einen schwarzen Adam gefallen lasse. Eine Eva als Negerin kann ich nicht hinnehmen. Eva kann ich mir nicht anders als weiß vorstellen. Ja, sogar blond, mit blauen Augen, mit einer frechen Nase, einem kindlichen Mund und mit Unterarmen voller golden schimmernder Härchen. Zweites Kapitel. Es gibt solche Blondinen und solche. Notizen zu einem Mythos. Es ist einfach so, dass das Mythos Blond einmal ein Mythos ist, weil diese Haarfarbe von Natur aus eigentlich seltener ist. eine Minderheit repräsentiert, auch tatsächlich zahlenmäßig gesehen zurückgeht über die Jahre. Viele befürchten ja schon, dass die Blondinen, die wirklichen Blondinen, aussterben. Elfenbeinteint, hellblond, pigmentarme Haut bekommt durch ein schmeichelndes Hellgold bis hin zum Aprikot mehr Leben. Blues in Blond. Sonne und Feuer, Kupfer und Gold, Weizenkornfelder und Gerstengarten. Goldenes Haar verfängt im Garten Eden wie auf abendländischen Märchenbühnen. Fasziniert in antiken wie germanischen mythischen Zwischenwelten. Eva und Venus, die heilige Maria und die heilige Margareta, Tristans Isolde und Tarzans Jane, Engel und Grazien, die guten Feen und die Lottofee, Kirke und Kalypso, die Hure Babylon. Helena blendet Paris mit ihrem Haupthaar, prompt wird Troja in Schutt und Asche gelegt. I'm through with love, I'll never fall again. Jetzt hörst du Hollywood förmlich ticken. Ich finde es großartig. Ich komme aus L.A. und bin eine Tochter dieser Stadt. Und mehr braucht von mir niemand zu wissen. Ich werde mich neu erfinden, wie diese Stadt sich neu erfindet. Und nicht mehr zurückschauen. Blond filzt und wallt durch die Dichter- und Maler- und Filmemacher-Ikonografie bis auf den heutigen Tag. Wenn nicht naturgegeben, werden die Weibsbilder dazu gemacht. Blond gezopft ist Gretchen, sich ahnungslos dem Teufel hingebend. Blond, die Männerkirre machende Sirene, ebenso wie die deutsche Version, die Lorelei, die Männer zu ihrem Vergnügen ins Verderben schicken. Blond sind Frauen von Rubens über Tintoretto, Botticelli, Stefan Lochner, Otto Dix bis Sigmar Polke. Die Pin-Ups im Männerspind. Die Covergirls und Ladies von Penthouse bis Frauen über 40. Christina Söderbaum als Wasserleiche, blondes Opfer des jüdischen Vergewaltigers in Jud Süß. Blondine bevorzugt, auch unter der Regie von Alfred Hitchcock. Weißblond gelockt hüpfen die Funkenmariechen. Flachsblond fallen die Haare der Herzdame beim Kartenspiel. Ist Heino eine Blondine? Weiblichkeit ist blond, ob sie für das Martyrium steht oder für die Kunst der Verführung, für Reinheit oder Raffinesse, für fruchtbar oder frigide. Das blonde Haar reflektiert himmlisches Licht und höllische Glut. Schönheit ist eine Frage der Optik. Alles Sehen ist Illusion. Männer handeln und Frauen treten auf. Männer sehen Frauen an. Frauen beobachten sich selbst als diejenigen, die angesehen werden. Dieser Mechanismus bestimmt nicht nur die meisten Beziehungen zwischen Männern und Frauen, sondern auch die Beziehung von Frauen zu sich selbst. Der Prüfer der Frau in ihr selbst ist männlich, das Geprüfte weiblich. Somit verwandelt sie sich selbst in ein Objekt, ganz besonders in ein Objekt zum Anschauen. If you listen, you can hear it call. Wailery. Wailery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes aufgewacht und habe meine Gymnastik gemacht und dieses Kostüm gebügelt und erst dann habe ich geduscht und Arit in meine Achselhöhlen gegeben, die ich jeden Tag rasiere. Ich habe mich mit Talkumpuder bestäubt, der nach Veilchen duftet. Ich habe 40 Minuten aufs Schminken und dieses Seidenkostüm verwandt. Das doch wirklich nicht nach Flittchen aussieht, oder? Meine Hände sind dank der Handlotion ganz weich und meine Nägel gepflegt und lackiert. Aber nicht übertrieben, finde ich. Für den Wasserstoff kann ich nicht. Die Produktionsgesellschaft hat mir befohlen, mir das Haar platinweiß blondieren zu lassen. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich habe natürlich nichts gesagt. I lost my love on the river and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Alle Blondinen haben ihre Mucken. Mit Ausnahme vielleicht nur der Wasserstoffblonden, die jenseits der Chemie so blond sind wie ein Zulu und von Gemüt so glatt wie ein Bürgersteig. Sie würde nicht aufbegehren, noch nicht. Denn sie war das Aschenputtel und der gläserne Schuh passte. Ich bin Miss Golden Dreams. Und wie heißen Sie? Ich bin Miss Golden Dreams. Das ist eine ziemliche Verantwortung, oder nicht? Da gibt es das kleine, süße Blondchen, das piepst und zwitschert, und die große, statuenhafte Blondine, die nur einen einzigen ihrer eisblauen Blicke braucht, um einen auf Distanz zu halten. Ihr Haar war fein gesponnen, künstlich, traumschaumblond wie Puppenhaar. Kein Wunder, dass ein Mann sein Gesicht darin vergraben, sein Gesicht an ihrem Hals vergraben, die Frau festhalten und beschützen will. Aber vor wem? Ihm selbst? Sie wirkte so verletzlich, so schutzlos jedem Schlag ausgesetzt. Da gibt es die Blondine, die hinreißend zu einem aufschaut und ebenso hinreißend duftet und schimmert, und einem am Arm hängt und die dann immer so sehr, sehr müde ist, wenn man sie heimbringt. Sie macht dauernd diesen hilflosen Eindruck und hat dauernd diese gottverdammten Kopfschmerzen. Und man würde ihr am liebsten eine runterhauen, wenn man nicht heilfroh wäre, das mit den Kopfschmerzen noch rechtzeitig entdeckt zu haben, bevor man zu viel Zeit, Geld und Hoffnung in sie investiert hat. Denn diese Kopfschmerzen werden immer da sein. Eine Waffe, die nie stumpf wird und so tödlich ist wie der Stoßdegen eines Meuchelmörders oder Lucretias Giftfläschchen. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Ein hübsches, vor prallbusig blonder Gesundheit strotzendes Mädchen in voller Blüte. In einem elfenbeinfarbenen Crêpe-Georgette-Kleid mit rückenfreiem Oberteil, das ihre Brüste in weich gerafften Stofffalten umfängt. Sie steht mit gespreizten Beinen über einem Belüftungsschacht der New Yorker U-Bahn. Den blonden Kopf verzückt zurückgeworfen, lässt sie den heraufströmenden Wind ihren weiten Rock hochblasen, so dass ein weißer Baumwollslip zum Vorschein kommt. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Die Art, wie das elfenbeinfarbene Georgette-Kleid duftig flattert und fliegt, hat etwas Magisches. Ohne das Kleid wäre das Mädchen nichts als ein Stück weibliches Fleisch. Roh und den Blicken preisgegeben. Da gibt es die sanfte und willige Blondine mit dem Hang zum Alkohol, der ganz egal ist, was sie anhat, solange es nur Nerz ist oder wohin man mit ihr geht, solange es nur das Starlight Roof ist und der trockene Champagner in Strömen fließt. Da gibt es die kleine Käseblondine, die ein bisschen bleich ist und für sich selber zahlen will und voll Sonnenschein und Mutterwitz steckt und Judo gelernt hat und einen Lastwagenfahrer mit einem Schulterschwung aufs Kreuz legt, ohne dabei mehr zu verpassen als einen Satz aus dem Leitartikel im Saturday Review. Da gibt es die blasse, sehr blasse Blondine, die an einer zwar nicht tödlichen, aber unheilbaren Form von Anämie leidet. Sie ist sehr schwach, fast nur ein Schatten ihrer selbst und spricht ganz leise, wie aus dem Nichts. Und man kann sie nicht einmal mit dem kleinen Finger anfassen, weil man das erstens gar nicht will und weil sie zweitens gerade das Wüste Land liest oder Dante im Original oder Kafka oder Kierkegaard oder Provinziale studiert. Sie schwärmt für Musik. Und wenn die New Yorker Philharmoniker Hinde mitspielen, kann sie einem sagen, welcher der sechs Kontrabässe mit seinem Einsatz ein Viertel zu spät gekommen ist. Ich höre, Toscanini kann das auch. Damit sind es schon zwei. Und schließlich gibt es da die Superblondine, das Prachtstück zum Vorzeigen, das drei Klasse-Gangster hinter sich bringt und dann ein paar Millionäre heiratet, für 1 Million pro Kopf, und am Ende eine hellrosa Villa am Cap d'Antibes hat und einen Alfa Romeo der Luxusserie, komplett mit Fahrer und Beifahrer, und einen Stall voll abgelebter Aristokraten, die sie alle mit der liebenswürdigen Geistesabwesenheit eines bejahrten Herzogs behandelt, der seinem Butler gute Nacht sagt. Die Geschichte besteht aus Wahrheiten, die zur Lüge werden. Die Mythologie umfasst die Lügen, die zur Wahrheit werden. Dieses Reinheitsideal hat im 19. Jahrhundert einen Höhepunkt erreicht. Also da war es gegangen von der christlichen Reinheitsunschuld-Thematik übergegangen auf den Körper der einzelnen Frau, die eben als rein und unschuldig imaginiert wurde und der man auch ganz plötzlich den Sexualtrieb absprach, obgleich über Jahrhunderte das Christentum und auch andere Kulturen propagiert hatten, dass der weibliche Sexualtrieb viel stärker sei als der des Mannes. Im 19. Jahrhundert ganz plötzlich wird dem weiblichen Körper ein eigener Sexualtrieb abgesprochen. Und das wird auch nochmal repräsentiert in der Fülle an weißen Kleidern, die man an den Frauen des 19. Jahrhunderts sehen kann. Die Farben gehen zurück. Das heißt, dieses Reinheitsideal hat sich ganz plötzlich unabhängig von der christlichen Religion gemacht und ist auf den Körper der einzelnen Frau übergegangen, hatte aber natürlich auch einen gewissen Effekt der Langeweile mit sich gehabt. Das können Sie schon sehen an Texten des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Michelet, der anfängt, die Hexe zu verherrlichen, zu sagen, das ist die Urkraft der Natur, hier ist echte Leidenschaft und Weiblichkeit am Werke. Das kommt dann in Gestalten wie Carmen zum Ausdruck und dann in einer Fülle von verführerischen, dämonischen, tödlichen Frauengestalten Ende des 19. Jahrhunderts, die Salomes und so weiter, die dann die Kunst und Literatur durchziehen und die ganz plötzlich dann zu der Symbolgestalt von echter Weiblichkeit, leidenschaftlicher, sexueller Leiblichkeit, Weiblichkeit werden. Und dieses Schönheitsideal ist eigentlich prägend geworden fürs 20. Jahrhundert. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses. Ist ihnen nicht gleich anzuschauen. Aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir. Doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses. Drittes Kapitel. Zu blond, um wahr zu sein, oder? Japanische Blondierung. Was noch aussteht, sind empirische Forschungen zweierlei. Einmal, dass es biologische Untersuchungen gibt, die nachweisen, dass die Biologie einer blonden Frau anders ist als die einer rothaarigen, braunhaarigen oder schwarzhaarigen Frau, also andere Hormonstruktur und so weiter. Das wäre also die Frage an die Biologen, Mediziner. Und was noch aussteht, ist eine psychologische, groß angelegte Untersuchung, dass man nachweist, dass echte Blondinen tatsächlich eine andere Persönlichkeitsstruktur haben als echte Schwarzhaarige. Was ist eine Blondine mit braun gefärbten Haaren? Künstliche Intelligenz. Und dann heißt es immer, Blondinenwitze sind frauenfeindlich. Da tut mir furchtbar leid, das kriege ich nicht in der Kobberin. Warum darf ich denn als Blondine nicht auch mal einen Witz machen? Ich meine, wenn ich doch jetzt brünett wäre, wäre es doch auch nicht anders, oder wie sehe ich das? Wir bewegen uns im Augenblick, was die Forschungsebene betrifft, noch auf der Ebene der deskriptiven Psychologie. Nicht empirisch, sondern deskriptiv. Wir beobachten, was passiert. Und hier können wir eindeutig sagen, dass es eine deutlich höhere Zahl von Frauen gibt, die dunkelhaarig sind und sich blond färben, als es Blonde gibt, die sie dunkel färben. Also wird das Vorurteil, das Klischee, blond gleich positiv, gleich attraktiv, also wertvoll und erstrebenswert, nach wie vor transportiert durchs Tun. Das kann man beobachten. Moisture Infusing Shampoos, Platinium bis Champagner blond, reinigt sanft und frisch ausgebrannt trockenes blondes Haar wieder auf, entfernt mattierende und abdunkelnde Rückstände. Wie viele aufreibende, anstrengende Stunden waren darauf verwendet worden, die blonde Darstellerin für diesen festlichen Abend zurechtzumachen. Am Tag der Premiere von Blondinen bevorzugt, zupften ein halbes Dutzend Expertenhände an ihr herum wie Geflügelrupfer an toten Hühnern. Die Haare wurden gewaschen und gewellt und die dunklen Wurzeln mit einem so starken Peroxid gebleicht, dass sie einen Ventilator auf die blonde Darstellerin richten mussten, damit sie nicht erstickte. Und dann wurde ihr Haar nochmals ausgespült und auf riesige rosa Wickler gedreht und eine röhrende Haube wurde auf ihren Kopf herabgesenkt, wie ein Gerät zur Verabreichung von Elektroschocks. Ihr Gesicht und ihr Hals wurden mit Dampf behandelt, gekühlt und gecremt. Ihr Körper wurde gebadet und eingeölt, jedes unschöne Haar entfernt. Sie wurde gepudert, parfümiert, angemalt und dann zum Trocknen hingesetzt. Ihre Finger und Fußnägel wurden in einem strahlenden Kaminrot lackiert, passend zu ihrem leuchtenden Mund. Das ganze Geheimnis ist das Wasserstoffperoxid. Und dieses Wasserstoffperoxid ist dafür zuständig, die natürlichen Pigmente, die im Haar vorhanden sind, durch oxidative Reaktion abzubauen. Es sind relativ große Moleküle im Haar, die jetzt hier die schwarz-braune Farbe hervorrufen. Wenn jetzt Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel darauf losgelassen wird, wird diese Struktur an vielen Stellen geknackt, sagen wir mal, und die Farbe an sich geht kaputt. Und das ist das Prinzip, auf dem eine Blondierung oder Aufhellung beruht. Natürliche Zitronenschale, Kamille, Sonnenblumenkernextrakt, Honig, Weizenkeimextrakt, Buchenasche, Ziegenfett, Mastixöl, pulverisierte Wein- oder Essighefe, Goldstaub, Goldfäden, Pferdehaar, Safran, Schwefel mit Salpeter eingelegte Lupinen. Was man beachten sollte, ist dann wirklich auch die Einwirkzeit einzuhalten, denn diese Abbauprozesse benötigen eine gewisse Zeit. Und wichtig ist da zu wissen, dass in Verbindung mit dem Wasserstoffperoxid das Eumelanin, also die schwarz-braunen Pigmente, sehr viel schneller abgebaut werden als die sogenannten Pheomelanine, diese rot-gelben Pigmente. Was dazu führt, dass der Blondierungsprozess über mehrere Stufen abläuft. Zuerst eben halt die braun-schwarzen Pigmente abgebaut werden. Dann bleibt ein oranger Ton zurück. Das sind dann die Pheomelanine, die noch fröhlich winken, die dann aber auch dem Wasserstoffperoxid nicht mehr widerstehen können. Das ist meistens aber erst so nach einer halben Stunde. Dann werden auch die abgebaut und dann ist man wirklich so blond, wie es auf der Packung dann auch dargestellt wird. Das duale System ist nämlich für mich persönlich uninteressant. Wash and Go ist viel besser, das ist Shampoo und Spülung in einem. Funky Chunky Shearvenir Texturizer kreiert den ultimativen Hip-Look, lockert und hebt die Haarstruktur, formt und trennt die Spitzen, verleiht einen lebendigen Touch von Fun and Flirt, ohne Perfektionismus, immer natürlich und ein bisschen zerzaust. Blond Ambition Dual Action Mousse, innovativer violetter Styling Foam, optimiert blondes Haar, beseitigt unansehnliche Messingtöne. Mit Provitamin angereicherte Formel verleiht hellleuchtenden Funkelschimmer, ein strahlend helles Gloss. Stay All Day Power hält den ganzen Tag. Instant Conditioner und Highlight Enhancer, Shaping und Highlighting Balm, Sonnenlichtreflexe, Lemon Lights, frisch gepresste Highlights. Wenn Sie sich ein und dieselbe Person vorstellen, einmal mit glatt gekämmten eichenen Haaren, mit einer strengen Frisur, glatt nach hinten, dann ist das eine vollkommen andere Wirkung, wie wenn Sie der Person vielleicht noch eine blonde Lockenperücke aufsetzen oder vielleicht diese blonde Lockenperücke wäre nicht mehr blond, sondern wäre schwarz. Die Frage, ob sich und warum sich jemand färbt, das ist eine relativ einfache Frage. Sobald Sie einen sozialen Erfolg dadurch erreichen können, durch blonde Haare, dann wird der Effekt auftreten. Die Leute merken das, die Leute glauben aber nicht, ich mache mich blond und deshalb habe ich Erfolg. Ja? Sondern die Leute stellen fest, dass Blonde anders behandelt werden und färben sich dann blond und werden dann auch anders behandelt. Die Biologen bezeichnen das als proximale Effekte. In Japan sind diese Produkte, diese Blondierungsprodukte auch auf dem Markt. Wenn die auf dem schwarzen Haar angewendet werden, erreichen sie eine Aufhellung, die stehen bleibt auf einem Ton, ja, wir würden so sagen, Kastanie. Das ist wie eine Kastanie. Manchmal ein bisschen stumpf, aber es ist ein Rotton, ein intensiver Braun-Rotton. Und die Japaner lieben das so, weil sie schon mal anders aussehen als das Gros der Mitmenschen in Japan. Und das ist eben halt eine japanische Blondierung. Das muss mit diesem ultimaten Erklärungseffekt, das heißt, welchen Nutzen hat Verhalten in der Evolution, gar nichts zu tun haben. Das ist die gleiche Unterscheidung zwischen Reproduktion und Sex. Die Evolution hat uns nicht in die Köpfe eingebläut, reproduzieren, reproduzieren, sondern Sex, Sex. Und Sex ist halt an Reproduktion gebunden. Viertes Kapitel. Liebe macht blond. Männer begehren dich mit ihrer Seele. Die aber ist nur über den Körper zu erreichen. Du glaubst, du weißt genau, woran wir sind. Jeder Topf kriegt seinen Deckel, Liebe macht blind. Ewig währt am längsten, die Wirtschaft ist sozial. Der Markt ist ein Naturgesetz, hier herrscht die freie Wahl. Es wird schon alles werden, gekonnt ist gekonnt. Wer's glaubt, wird selig, sag ich, Liebe macht blond. Wenn Männer schon mal reflexartig auf helles Haar reagieren, warum ihre Instinkte dann nicht ein bisschen in die Irre führen? Trotz der Emanzipation der Frau sind die Kriterien für die Partnerwahl von Männern zu Frauen oder umgekehrt nach wie vor einheitlich. Die Frau achtet beim Mann auf das Sozialniveau des Mannes und sein finanzielles Niveau. Und meistens haben dunkelhaarige Männer mehr Testosteron, mehr Power, also sind erfolgsorientierter. Der Blonde wird oft als zu weich oder als Schönling angesehen, was oft gar nicht sein muss. Umgekehrt aber achtet der Mann bei der Partnerwahl nach wie vor vor allem auf Attraktivität. Und hier kommt die Blondine in die erste Reihe, denn die Blondinen werden immer noch gehandelt als Symbol für Erfolg. Der erfolgreiche Mann schmückt sie mit einer Blondine, denn eine Blondine ist was Seltenes und Wertvolles. Wie entstehen solche Stereotypien oder das ist, wie macht unser Gehirn so etwas und wie kommt es dazu, solche Sachen zu behaupten, die ja nicht unbedingt wahr sein müssen. Vielleicht ist aber dann irgendwo doch was dran. Das können wir im Moment noch nicht beantworten, weil es die Ergebnisse nicht dazu gibt. Wenn ich recht habe, dann ist es so, dass wenn alle blond sind, dann gibt es keinen Vorteil mehr. Und dann werden andere Farben interessant. I wanna be loved by you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Nobody else but you. I wanna be loved by me. Nobody else but me. I wanna be loved by you. Ich bin Miss Golden Dreams. Sagt mir, wie ihr es gern hättet. Und ich mache es. Ich wahre alle eure Geheimnisse. Ich vergöttere euch, solange ihr mich nur liebt. Flüstert Miss Golden Dreams in Sweatshirt und Jeans mit Schlag. Null Bock auf Manage-Acting. Morgen wieder High Heels und funky, chunky, Sheerwinier Texturizer. Gegenentwurf zum Selbstbild. Drei Farbtöne vom Ansatz bis in die Spitze. Ein Effekt fast wie Tequila Sunrise. Sonnenstudio-Braun. Sieht zwar doof aus, aber das ist, was zählt. Selbst beweisen. Nichts bedienen und niemand. Ich, nichts als ich. Morgen ist heute schon wieder gestern und man hat alles vergessen. Image-Changing, Anti-Aging-Quatsch, nur zum Spaß. I wanna be loved by you and me. In einer wahren Welt ist der Körper so wenig unantastbar wie die Seelen. Ich glaube an die Natur. Ich glaube, ich meine damit, ich bin die Natur. Wir alle sind Natur. Ihr seid auch Marilyn, wenn ihr Natur seid. Wir dürfen deshalb auch vertrauensvoll eine Zukunft von riesiger Dauer erhoffen. Und da die natürliche Zuchtwahl nur durch und für den Vorteil der Geschöpfe wirkt, so werden alle körperlichen Fähigkeiten und geistigen Gaben immer mehr nach Vervollkommnung streben. Es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die Blonden. Notizen zu einem Mythos von Ursula Rütten. Es sprachen Jörg Dippe, Kathleen Gavlich, Hans Holzbecher, Dominik Horwitz, Hans-Jörg Krumpholz, Susanne Petzold, Frauke Pohlmann, Bianca Nele-Rosetz, Ernst August Schäppmann, Caroline Schreiber und Leopold von Verschür. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Ulrich Kerner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2003.